über 30, rund eine Million, sind jene Kinder der Brotmarkenzeit. Erste geborgene Generation, gezeugt in der Hoffnung, nun ist es soweit. In der winzigen Spanne zwischen Nichtsein und Sein, zwischen Wirtschaftsbilanzen und eiskaltem Krieg, war ein winziger Platz und den nahmen wir ein, zwischen der Mutter und der Pionierrepublik. Jeder wird groß in irgendeiner Zeit und jeder denkt, seine war ganz was Besonderes. Wir über 30, zu alt und zu jung, um ein Denkmal zu sein oder zu bauen. Wir sind noch kein Häufchen Erinnerung, doch schon manchmal der Grund, ins Geschichtsbuch zu schauen. Besaß in Ruinen der Schatzinsel gleich und kratzige Strümpfe, die schlimmsten der Welt. Am heiligen Abend, da waren wir reich und haben die drei Apfelsinen gezählt. Jeder wird groß in irgendeiner Zeit und jeder denkt, seine war ganz was Besonderes. Wir über 30, nicht alle, ich weiß, wechselten Grenzen, die offenen oft. Sarotti und Tarzan, die machten uns heiß. Wir haben uns, wer weiß was, da drüben erhofft. Wir über 30, wir waren nicht sehr fromm, trotz Orgel und Religionsunterricht. Er war rührend besorgt, der Herr Diakon, doch richtig geschadet hatte uns nicht. Jeder wird groß in irgendeiner Zeit und jeder denkt, seine war ganz was Besonderes. Wir über 30, Mann, waren wir verknallt im stockdunklen Hausflur mit ängstlicher Hand. Und richtig erwachsen wurden wir bald, da hat es in Prag vor dem Denkmal gebrannt. Heute haben wir Verantwortung, Datschen, Trabant. Der eine hat Arbeit, der andere nen Job. Was vorwärts zu treiben, privat oder ganz, das ist keine Frage von Hand oder Kopf. Jeder wird groß in irgendeiner Zeit und jeder denkt, seine war ganz was Besonderes. Wir über 30, rund eine Million, sind jene Kinder der Brotmarkenzeit. Erste geborgene Generation, gezeugt in der Hoffnung, nun ist es soweit. Heute haben wir Kinder, die wissen noch nichts vom Recht auf das Leben und Vorwarnungszeit, sie vor sich zu sehen. Mit kleinem Gesicht ist so wie ein Auftrag, es kommt nicht so weit. Jeder wird groß in irgendeiner Zeit und jeder denkt, seine war ganz was Besonderes.